Kaum weiß man, wie einem geschieht, hat man so einen Anhänger da. Nee, ach geil. Und dann beschweren sich eine Anhänger auch noch. Ja, treib ihn nicht in die Depression, er ist Gras raus. Dann kommt meine Arbeit. Das liebe ich. Ein Frischling. Blues. Dann werden wir gleich wieder dahin treiben, wo angehört. Ab in den Sumpf. Ach, der Abgrund. Er kommt dann auch vom Lokus nicht mehr runter. Die Berge sind wieder an. Nicht jeder Dünnpfiff ist eine Verdünnung. Das ist der letzte, der pfeift auf dem letzten Loch. Warum heißt das eigentlich Dünnpfiff? Frage ich mich immer. Solche Fragen bewegen mich immer. Warum heißt es Dünnpfiff? Weil er auf dem letzten. Nee, weil es pfeift wirklich dann. Nicht auf dem letzten. Das heißt, die Köche haben keine Ahnung. Wissen nur über das, was reingeht. Bescheid. Die kennen nur Eingang. Ausgang offen, sagen sie dann. Könnte was kochen, dass man das praktisch dann hat. Dass man was? Ja. Kleines Pilzgerücht. Ich glaube, Depression steht dir gut. Nein. Kleines Pilzgerücht. Christa, geh mal 4 Wochen bei ihm essen. Gucken, ob du überlebst. Er kauft jeden Tag Pilze. Er sucht die selber im Wald. Er hat zwar keine Ahnung, aber er weiß, das nennt man Lalit-Roulette. Wenn ich dann auch so abnehme. Du nimmst ganz ab. Du skelettierst. Durch und durch. Das nennt man skelettieren. Immer her damit. Filetieren zu skelettieren. Na, wer will das Filet schon haben? Filet. Filet. Wen ist jetzt Filet? Da kommt noch unser Grauen. Der Earl Grey. Hast du wieder einen Doppelknoten gemacht und kriegst hier nicht auf? Mutti gemacht. Das nennt man wahre Sucher, die haben irgendwann mal einen Doppelknoten gemacht und kriegen ihn nicht wieder auf. Zehn und wollen von mir dann Hilfe haben. Gibt es auch links gedrehte und rechts gedrehte Knoten, ne? Ja. Gibt's auch. Schifferknoten. Knöterich. Knotenbefruchter. Auftritt-Brakage. Das ist aber sanft. Der sanfte Auftritt. Bei dir sehen 10 Meter echt meilenweit aus. Das sind auch gefühlte Meilen. Wie im Krankenhaus, da werden die Ärzte, die Pfleger, die kriegen immer so einen Anzug an, wo Gewichte drin sind, damit sie einmal fühlen, wie es ist, alt zu sein. Echt jetzt? Echt? In Amerika zumindest. Du musst den ganzen Tag mit 30 oder 40 Kilo mehr überall Gewichte in den Ding drin. Wie so ein Tauch. Also ich brauche die Gewichte nicht. Das habe ich ja auch jetzt nicht gezweifelt. Das Gewicht bleibt das gleiche, bloß die Muskelkraft nimmt. Lässt nach. Diagonal ab. Diagonal. Ach du wieder. Ja, setz die Brille ab. Mal gucken, wie es bei dir aussieht. Siehst du, da sind die 10 Meter wie, höchstens 12. Da weiß man. Da sieht es nur wie Kilometer aus. Nicht wie Meilen. Jetzt beleidigst du aber wenn. Nee. Kilometer. Man muss echt aufpassen, was man sagt. Ja? Kann ich noch einen Kilometer haben? So, jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir also alle liegen und sitzen. Gut, wo waren wir heute Mittag stehen geblieben? Oder liegen? Alle gut gegessen? Nee. Nichts gegessen? Ja. Bis da. Zwei Bananen. Das nehme ich dir nicht ab. Ja. Drei Bananen. Zwei? Zwei nur. Ist der Affe ja. Satt? Nein. Nee, das dachte ich mir. Muss doch nur ein Schimpanse sein. Ne? Oder so ein, diese kleinen, wie heißen die? Es gibt noch kleinere. Die Mönchsaffen oder so. Da sind wahrscheinlich alle Sucher rausgekommen. Prakash, diese kleinen Mondgesichter. Ja. Na gut. So, freu dich ans Werk. Was hast du was mitgebracht? Ob ich noch jemanden mitgebracht? Nein. Denn, du hast mehrere mitgebracht. Die sehe ich alle bei dir rumsitzen da. Aber das heißt andere. Nicht. Nein, aber ob einer von denen eine Frage hat. Mach mal, mach mal eine Umfrage. Oh, ich traue mich jetzt nicht. Ich muss erst mal hier ankommen. Nicht erst Kräfte sammeln, du musst sofort deine Frau sitzen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Ich bin. Wie? Vom Flieger? Innerlich so. Innerlich. So, es ist so komisch hier. Ich war letztes Jahr hier und jetzt hier dieses schon Jahr. Wieder. Alles ist anders irgendwie. Bis ganz so hin, wenn, oder? Das kriege ich irgendwie im Moment nicht so gut. Ist anders? In die Balance, ja. In die Balance? Das hältst ja den Bällen nicht aus. Balance. Ja, da brechen wir jetzt mal eine Lanze rüber. Ja, mach mal. Winnetou schmettert. Der Lanzen. Mr. Lanze? Wie heißt der, wer immer die... Markus Lanz. Markus Lanz? Der Ranzige? Die kann man echt nicht gucken, oder? Wer denn das? Er ist echt ein Tiroler irgendwas. Südtiroler. Was? Südtiroler. Ach, Südtiroler. Ja, jetzt. Alle schieben wir so ein Stückchen weiter. Gehört nicht zu uns. Ah, Südtiroler. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Meine Frau sitzt mit ihrem mit unserem Knecht im Stroh. Das ist die Tiroler früher. Gut. Ja. So, wollen wir ihn singen? So ist das. Erstmal klare Sicht verschaffen, wie du aussiehst dieses Jahr. Wie ich heute wieder aussehe. Die Haare sind länger geworden. Ja. Irgendwo muss ja die Energie hin. Wenn sie mir sonst keine abnimmt, lasse ich wieder Samsung. Und die Leila. Na, das bist du. Schnipp, schnipp. Männer wollen immer, bei Frauen wollen immer die Männer, die der Fasson zur Fasson bringen. Also kurze Haare. Ich dachte gerade, Frauen wollen immer Männer mit langen Haaren. Die wollen Liebhaber mit langen Haaren, aber die Männer müssen kurze Haare. Ist wahr. Ja. Aber deswegen lässt du dir die Haare jetzt langen. Das ist Don Juan, weil Liebhaber haben mehr Zeit zur Pflege. Weil wenn die Männer länger haben, dann müsste die Frau noch denen ihre Haare waschen. So ungefähr. Weil die haben ja mit den Füßen schon genug zu tun. Und ja, die Haare aus der Toilette raus und das, was, wo sie selbst schon immer alles verstopfen und dann noch ein anderer Verstopfer da rein. Boah. Igitt. Der ganze Abfluss voll. Mit zwei lange Haare oder rumlaufen. Hier, da sitzt der wahre Ehemann. Ja. Pflegeleicht. Die leichte Pflege. Ja, also jetzt wissen wir auch, warum ich jetzt längere Haare habe. Weil ich muss, bin ja, kann meine Haare selber aus dem Ausguss holen. Selbst ist der Mann. Das muss ich, muss man ja sonst auch, wenn noch wer dabei ist, aber. Naja. Können wir uns jetzt lange drüber. Ja, Hamburg. Auch nichts mehr. Doch, komm, jetzt wird noch was, aber jetzt ab nicht. Das höre ich so oft. Das klappt schon noch, aber gerade nicht. Das ist jetzt Versprechung. Da kommt der Experte aus dem Untergrund. Hast du da noch irgendwelche Untergrundfragen? Nee, kann ich noch nicht aufgeben. Guckst du in den Himmel? Meinst du, das kommt von da? Hoffe immer noch. Aber sag mal, wenn die Migräne bei dir sich nächstes Jahr wieder einstellt. Die ist jetzt schon da, die brauche ich für nächstes Jahr nicht. Aber ich weiß ja nicht, woher sie kommt. Diesmal wahrscheinlich, weil ich nicht schnell genug aufhören kann. Ja, kann nicht warten. Also das Recht, wie du es brauchst. Ja, das macht doch jeder. Ja. Ist ja nichts Besonderes. Ja, das ist nicht so. Nur, dass ich das nicht so mache, wie du es gerne hättest. Ne? Habe ich jetzt nicht so schnell mit. Das nennt man 7-Meilen-Stiefel. Jetzt stelle ich mich erstmal um. Das ist ja eine der leichtesten Übungen. Ich stelle mich mal dumm. Das hört sich schlau an, ne? Ich lege mich jetzt mal dumm hin, mal gucken, ob einer mitliegt. Karneval? Dann tut einem keiner was. Denkst du? Manchmal so. Ja, probier doch. Läufst du über die Reeperbahn und stellst dich dumm. Das ist ganz gut. Und stell mich dumm dahin. Und machst eine Schwalbe. Den kennst du nicht. Klar kennst du den. Kennt auch Bordstein schwalben. Stehen auch nur dumm rum. Die stellen sich dumm und stellen sich hin und kriegen auch Geld dafür. Das soll ich hinstellen? Doch, da stellt sich was hin. Die stellen da was hin. Christa, damit wir die Latte jetzt ein bisschen tiefer legen, damit Leute auch wissen, sie können noch alles fragen, stell mal eine Frage. Die Latte wird tiefer legen. Ja, heute Morgen hat es auch, geklappt. So weit waren wir. Da holst du einen Spickzettel. Jetzt fragt sie, es wollte noch wer anders was wissen. Also, das ist eigentlich nicht meine Frage, fängt sie mal an, aber ich habe da was. Gehst du vielleicht verstärkt in die Kunstproduktion? Das hilft. Steck weg, steck weg. Steck ihn sonst wo hin. Das sind Vor- oder Nacht-Talk-Fragen, aber nicht hier. Bevor du nicht ein Bild gekauft hast, beantworte ich dir eh keine Frage mehr. Ja. Hast du was anzubieten? Ja, hat er. Nein, hör auf, sonst sagt sie, kann ich es mir angucken. Dann nee, ja, klar. Nee. Sonst kann ich es nicht kaufen. Oder bringst du morgen eins mit zu mir? Guck mich an und hast da eins. Ich bringe morgen meine Kamera mit. Wieso? Du hast eine Kamera? Ja, ich habe ein neues Smartphone. Nein. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Siehst du, jetzt habt ihr die Latte. Jetzt ist. Also jetzt könnt ihr doch alles fragen. Es wird die Scheu. Also, es muss jetzt nicht irgendetwas Hochgeistiges sein, sondern ich habe auch ein Smartphone oder so. Mein erstes. So, und jetzt müsste es noch einen geben, der es wissen will. Ja? Bitte melden. Irgendeiner interessiert an Christas Smartphone. Der hat auch ein neues Shampoo, hat sie gesagt. Zum Smartphone. Gleiche Marke. Da wechsle ich öfter mal. Für extra blond. Ja, gut. Schweiz. Nichts im Moment. Immer noch nichts. Ausgetrocknete Schweiz. Stuttgart, jetzt helf uns mal. Zwei Bananen, da muss doch was bei rauskommen. Das ist schlecht. Für Fragen. Eigentlich gar nicht gut. Es ist immer so, wenn ich hier bin, geht es mir gut, wenn ich daheim bin, geht es mir schlecht. Das ist ausgewogen. Chef, es geht dir zu Hause und hier gut. So gut. Ich glaube, du würdest zu Hause bleiben. Stimmt. Also ist es gut, wenn es dir schlecht zu Hause geht, weil sonst wirst du hier nicht sitzen. Das hat sich so eingestellt. Das höre ich öfter. So als Druckmittel. Wenn es dich hier sehen will, schafft es dir eine kleine Depression zu Hause. Die Idee, auch vielleicht gibt es mir ja da wieder besser. Schöne Tricks, ne? Und dann geht es dir auch ein bisschen besser. Und ich sage, was ist das denn jetzt wieder? Warum geht es mir alleine so schlecht? Dann sitze ich irgendwo. Ich denke, weil ich alles wieder vergesse. Vergisst? Nö. Das wäre nicht schlecht, wenn du alles vergisst. Selbst vergessen durchs Leben. Und nee, das, ich glaube, es hat mit Stuttgart zu tun. Frag, da kannst du ja, die ist geflüchtet und hat es bis heute nicht bereut. Hältst dich. Was hält dich denn da? Mann und Kinder oder sowas? Nein. Mein blöder Job. Bei Daimler-Benz oder so? Nee. Wo denn? Porsche. Stadelheim. Nein. Nee, das ist ja jetzt zu privat, oder? Dein Job? Also jetzt haben wir aber alle hier eine Idee, ja. Oder so. Nein, ich meine, das wird dann eher eine Therapiestunde. Wenn ich deinen Job kenne? Bist Therapeut? Nein. Und wenn ich ach so. Jetzt weggehe, müsstest du woanders wieder aufbauen. Ja, und jetzt ist halt schwierig. Und so läuft das alles ganz gut. Und das ist scheiße, ja. Wenn es eine schlecht laufende Schule wäre. Wo ich hin will, wie Berlin oder München oder sonst was. Na, München ist ja noch schlimmer. Wie Stuttgart. Ach, hör auf. Da musst du ja dreimal so viel arbeiten, damit du überhaupt die Miete bezahlen ja, kannst. Ja, das meine ich ja. In München. Und da, wo ich wohne. Und da läuft das alles ganz gut. Aber ich fühle mich halt nicht wohl. Ich will da weg. Ja, man kann nicht alles haben. Das ist nun mal das Ding. Das ist wie im goldenen Käfig. Ja, ist wie verheiratet sein. Ja. Und wenn man geht, verliert man die Pension seines Mannes. Das hält einen länger an dem Scheiß. Also das goldene Käfigbewusstsein. Was einem da so. Ja, das ist genau das Scheiße. Ja. kaum läuft, ist es auch schlecht. Ich habe alles. Hast du alles? Alles, was du. Ich bin du... trotzdem nicht gut. Tja, man beschwert sich auf hohem Niveau. Ja. Naja, so ist es. Stimmt, nee, ja. In Bochum gibt es einen Trostspruch, den sie ständig von sich geben. Woanders ist auch scheiße. Das hilft eigentlich temporär auch über den. Ja, das ist, also in Bochum versteht man das wirklich, weil in Bochum leben müssen, das ist dann, da ist Stuttgart sogar noch Weltstadt. Und in dem Pott. Du kommst aus Bochum, ne? Nee, ich komme daher, wo du herkommst. Also in der Nähe. Boah, 40 Kilometer weiter. Das reicht, ja. Weserbergländer. Ja, hat noch eine irgendeine Stimmigkeit. Das die Schlechteste. Was? Ist nicht das Schlechteste. Aber auch nicht so gut. Sonst wäre ich ja da geblieben. Schlecht genug, damit ich abhauen konnte. Naja. Und auf Mallorca ist jetzt alles toll? Zumindest das Wetter, scheiß Wetter ist besser. Aber immer so eine. Und keine Kühe. Ja, hau ich mehr. Ja, aber das war da, damals noch ganz anders. Wir reden ja hier von 35 Jahren Vergangenheit. Das war einmal. Was? Das war einmal. Ja, darum. Wir reden ja jetzt nicht von. Sie hat es ja gleich abgeschafft. Gleich. Sofort. Man dreht sich um, schon sind sie weg. Gleich weg. Jetzt merkt sie nur noch die Dorfjungs. Das ist aber auch nicht viel besser. Das ist anstrengender. Was ist das? Das kann ich mir auch vorstellen. Hohes Niveau. Ach so. Das ist sehr hohes Niveau. Ja, nein, im Dorf. Kann schon immer leben. Also jetzt. Fantasie! Wo schieße ich denn hin? Jetzt verstehst du, warum ich den Absprung gleich geschafft habe. Oder auch nicht. Ich habe alles versucht. Ich habe Disco gemacht da, ich habe alles versucht, Leute rein. Die totale Drogenhölle aufgebaut. Ist auch nichts genutzt. Wir haben das Hascht, der ganze Raum war nur eine Wolke. Alles mit Sofas voll, alle haben gepennt, Pink Floyd an der Wand. Pink Floyd in Pompö, ganz pompös. Nichts geholfen. Also, Fragen nochmal. Jetzt aber nichts Persönliches. Wir haben ja gerade gehört, das ist alles zu persönlich. Ja, Yoga ist schon unanständig. Ne? Ist echt unanständig. Das ist nah am Tantra. Das fängt immer harmlos an und auf einmal hängt man dem Tantra fest. Was für ein Yoga ist das denn? Tantra. Tantra. Ich lasse doch neugierig. Man muss ja nach vorne. Hatha. Hatha oder Hatha nicht Yoga? Nein, aber ich mache ein ziemlich abgewandeltes Yoga. Das Hatha abgewendete Yoga. Das hört sich gut an. Ich habe so viele Meister in Indien von Yoga und Tai Chi und Qigong und alle sind schlimmer dran als ich. Hat, noch was ganz anderes. Ja, es das haben sie mir auch alle erzählt, vor, als ich sie kennengelernt habe, mach Tai Chi, mach Qigong, komm zu meinem Yogakurs, nie wieder Rückenschmerzen. Nee. 10 Jahre später, ich sag's dir. Franz am Stock. Ja, das stimmt, das richtige Yoga macht es. Ja, ist das? Aber deins nicht. Schwäbisches Yoga. Schwäbisches Landyoga, das Gute. Nein, ich sehe ja, du bist voll fit, ich sehe das. Da kriegst du ein Wesen in die Hand. Das Care-Yoga. Das ist ja schon. Kehr dich nicht um. Dreh dich nicht um. Ja, es gibt, also du musst nur bei irgendeiner Runde sagen, du hast was im Rücken. Du hast 50 Doktoren um dich rum. Jeder weiß es, was für ihn besser wäre. Also, weil jeder ist Experte in Rückenschmerzen. Ne, Christa? Nein, mit Tristan. Yoga. Und keine. Es gibt ja auch, wie heißt der? Jani-Yoga ist ja auch Yoga. Wir machen ja gerade Yoga-Stunden hier. Jo. So nichts anderes. Ja. Hm? Lach-Yoga. Was für ein? Lach-Yoga. Na, das ist noch eine Vorstufe von Lach-Yoga. Dieses Lach-Yoga? Da habe ich was verpasst. Ne? Yoga ist ja nur der irgendeine Lehre, ne? Yoga. Ja, frag mich was. Es soll ja noch ein paar, nur zwei Wochen so weitergehen. Da verstehst du, dass ich jetzt zum Jahresende sage, reicht. Keine Fragen, keine Antworten. Dann schweigen wir zusammen. Ich mache dann Schweigeritual. Ich sitze auf Mallorca und ihr in Deutschland. Und ich gebe dann an, die Stunden, wo geschwiegen wird. Gemeinsames Schweigen. Es ist kein gemeinsames. Jeder für sich. Jeder für sich. Und überweist dann das Geld automatisch. Aber wir gehen nicht vor, damit die Welt zu retten, oder? Konto ruhig. Hauptsache, du hast einen Dauerauftrag. Nein, es ist ja. Hör mal. Wir retten, was denn sonst? Was sollen wir denn sonst retten? Deine Rente? Ja, das wäre zum Beispiel. Näheres Ziel. Rente sich, wer kann, ne? Verrennte sich, wer kann. Er hat sich verrannt. So. Berlin. Auch nichts mitgebracht. Ich mache einen Kochkurs morgen. Wir dürfen aber die Kühe nicht. Da halt dich da raus. Sei ruhig. Schon kommt Christa mit ihren praktischen Strängen. Ich weiß, was der Lehrer. Man darf aber die Küche nicht. Wir grillen dich draußen. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe mal da gelesen, dass er gesagt hat, man sollte so lange bei einem Guru bleiben, solange man Zweifel hat. Und das hat mir nahe den Gedanken eingelegt, dass es einen Moment geben könnte, in dem man keine Zweifel hat. Könnte man so sehen, ja. Okay. Könnte man so sehen. Ja, soll ich jetzt gegen Ramana was sagen? Nein, also... Ich könnte das auch so sagen, aber okay. Das wäre genauso ein Blödsinn, wie er gesagt hat. Ich weiß die Frage nicht, zu wem er es gesagt hat, in welchem Umstand oder Ding, weil im Moment hört sich das ein bisschen zweifelhaft an. Ja, eben, zweifelhaft. Ich meine, das ist halt auch zweifelhaft, dass du, solange du zweifelst, zum Guru gehen musst. Du wirst wahrscheinlich, solange du zweifelst, versuchen einen zu finden, der den Zweifel wegbringt. Weil das Zweifeln ist schon immer in sich sehr tragisch. Also im zweifelhaften Sein zu sein, könntest du dann sagen, das ist die Wurzel von Leid. Also, und dann kommt Ramakrishna, der sagt dann, damit du zweifeln kannst zu sein, musst du sein. Also schon das, sogar das Zweifeln bestätigt deine Natur. Aber das hat er aber auch erst nach 30, 40 Jahren mit der Mutterkämpfen herausgefunden. Mhm. Was hat er nicht alles gemacht? In wie viele Tempeln da und seinen Kopf gegen die Wand gedonnert und wie viele Kämpfe hat der nicht gekämpft, ne? Mit sich? Bis er dann der schlimmste, sarkastische, zynischste war überhaupt. Der gesagt, wer braucht eine scheiß Mutter überhaupt oder so. Das hat der dann gesagt, der vorher die Mutter so als über alles und sich mit ihr vereinen wollte und das war das Höchste und so und dann hinterher, scheiß Mutter, vergiss den Scheiß. Also was, wo fängt was an und wann sagt wer was oder ich muss auch mal fragen, wann hat Nisargadatta was gesagt, welchen Punkt und wo hat Ramana was gesagt und, welch, und zu wem und in welchem Umstand. Von daher ist es immer sehr, ich sage meistens, versuch erstmal deine Frage, weil wenn du eine Frage hast, können wir darüber reden, aber jetzt irgendwelche. Ich komme darauf, weil du gesagt hast, dass es bleibt immer einer übrig, der dann Sorgen sich macht oder der Zweifel hat. Ja, der Körper ist, das Zweifelhafte wird jeden Morgen wieder wach werden. Und mit dem Körper ist, kommt auch der Zweifler, erscheint. Beides kommt zusammen. Also mit dem Geist ist auch ein zweifelnder Geist. Sofort. Und du wirst diesen Gast nicht loskriegen. Du musst trotz der Anwesenheit sein können, was du bist. Nicht wegen der Abwesenheit. Weil die Abwesenheit macht dich nicht zu dem, was du bist. Und die Anwesenheit lässt dich nicht anders werden. Also wenn du darauf wartest, dass der geht, wirst du ewig warten. Also mit dem Körper erscheint eine Tendenz. Und die ist immer zweifelhaft. Egal, was der Körper dann tut. Weil mit dem Körper kommt Geschichte, da kommt genetische Anlage, Konditionierung, da kommt der ganze Scheiß in einem Peng. Und sofort ist der Arbeiter da, der an sich arbeitet. Also mit dem Körper kommt auch die ganze Liebesgeschichte mit dir selbst. Also beim Wachwerden wird der Liebhaber wach, das Lieben und das Geliebte in eins. Peng. Und sofort kümmert sich einer. Weil das ist die Natur von Lieben. Die Liebe möchte angenehm, also damit es dem Geliebten angenehm wird. Das persönlich sehe ich, wenn du nur auf diesen Körper, wenn das und dann die Einheitsdinger, dann die kümmern sich auch um die Welt noch und dann werden sie Politiker oder irgendwas. Aber alles aus dieser Liebe raus. Also es ist gute Absichten, aber. Und da, weil es so viele Absichten gibt und Intentionen und Tendenzen, gibt es natürlich auch, wo sich zwei Tendenzen dann bekriegen. Von Nationen, in der Familie, es fängt ja in sich selbst schon an. Da wo ich und mein Selbst und dann noch der Geist da rumfuchteln, sind sie sich gegenseitig nicht grün. Und wenn es mal gerade stimmt, Körper, Geist und Seele eins sind in einer Harmonie, dann redet man ja schon von einem Erwachten, der nicht mehr, der wo die Kundalini frei fließt. Weil keiner blockiert den anderen mehr. Da haben sie sich ein Einverständnis, gibt es dann, von diesen ganzen Körpern. Das Schlimmste ist, wenn es da unten einen dann gibt, der dann so mit sich im Krieg ist, dass seine Psychiatrie damit kommt und von sich selbst schon dann seine schizophrenen, paranoiden Tendenzen da nicht mehr in die Reihe kriegt. Und dann denkt man, was man das Heile wäre dann, wenn das nicht so wäre. Du bist also verrückt und dann bist du eben dann normal. Ein Heiliger ist dann so heil, weil alle seine Körper miteinander harmonieren. Und ein Unheiliger ist einer, wo alles im Krieg miteinander steht. Ja, wer unterscheidet das aber? Und wo findet das statt? Wo gibt es diese ganzen Heiligen und Unheiligen? Also, wenn du mich jetzt ganz direkt fragst, weil die Idee von Heiligkeit ist schon sehr unheilig. Das ist das Unheil, dass du überhaupt eine Idee hast von Heil. Das ist das wahre Unheil, wo du denkst, dass es heil sein muss, damit du sein kannst, was du bist. Und schon wieder eine Bedingung von Heilheit stellst. Das ist das Unheil. Also Unheil ist, wenn ich es richtig verstehe, dass wenn Zweifel auftauchen und nicht. Wo zwei sind. Wo Heil und Unheil ist, das ist Unheil. Ja, dass ich diese Zweifel abwalze. Abwalze? Ja, zu sagen, wie sollen sie sich da sein? Ja, aber das ist die Natur vom Liebhaber. Er möchte gesund sein. Ja, ja. Er möchte heil sein. Er möchte also. Keiner will krank sein. Keiner will eine kranke Beziehung zu sich haben. Jeder möchte in einer guten Beziehung mit sich sein. die Tendenz ist Harmonie. Und wenn es dann Disharmonie gibt, dann ist es halt natürlich die Arbeit an der Disharmonie zurück zur Harmonie. Aber das ist alles Teil der Unheilheit, der Krankheit. Und da, wie Ramana, der ist einer der Veda, das ist alles die Krankheit. Das, was deine Natur, das, was Heilheit ist, ist unerreichbar. Und alles, was erfahren kann, werden kann, ist Unheil. Also eine Krankheit. Also auch die Idee von Heilheit ist Krankheit. Oder die Idee von Selbst ist krank. Die Idee von Wahrheit, die Idee von was auch immer, komm, das ist Teil des Unheils. Unheil bedeutet auch, da gibt es zwei. Also der Erfahrende und das, was erfahren wird. Und das Erfahren noch. Das Ganze, die Erfahrung von Zweiheit. Aber die Frage ist, macht die Erfahrung von Unheil Unheil? Ist das ein Unheil? Macht es dich auch unheilig? Bedingt es dich? Wirst du dann auch zu diesem Unheil? Zu einem, der getrennt ist von etwas anderem? Gibt es da wirklich ein Werden und Vergehen da drin, in dem, was du bist? Wirst du zu dem, was du erfährst oder wie du dich erfährst? Ist da wirklich was passiert? Ist deine Natur verändert worden? Hat sie sich verändert, indem sie sich als so oder so erfährt? Dann kann ich nur sagen, nein, du bist immer noch das, was trotz aller unheiligen Erfahrungen das ist, was die Heilheit ist, aber keine kennt. Das wäre die Heilheit. Also du bist das Höchste, was kein Höchstes kennt. Du bist das Niedrigste, was kein Niedrigstes kennt. Du bist das, was du bist. Aber indem du absolut nicht weißt, was du bist oder nicht bist. Aber nicht, weil du dich als etwas Heiles oder Unheiles definierst. Weil beides ist Unheil. In dem Sinne, sobald es da einen gibt, der da gelandet ist, in einem Heiligen oder Unheiligen. Der Pilot. Ja, wenn das deine Realität ist, ist alles unheilig. Und dann ist die Tendenz natürlich zum Heil, aber die Tendenz zum Heil kommt aus der Annahme, dass du nicht heil bist. Und desto mehr du versuchst, heil zu werden, bestätigst du das Unheil. Das ist so ein... Also ein Zirkel, da kommst du nicht raus, der dreht sich um sich selbst. Das ganze Rad der Samsara, der Wiedergeburt, das ganze Ding ist immer dieses, was darauf basiert. Dass da einer denkt, es gebe ihn. In was auch immer Umstand, als was auch immer. Ja, ihr lieben Unheiligen. Heile, heile Gänschen. Aber man möchte ja schon eher das Gefühl haben von heil sein. Ja, mach doch. Stört uns doch nicht. Schaff dir einen richtigen Mann an. Familie. Versuch dein Bestes. Das meine ich nicht. Ja, was willst du denn? Dich heil fühlen? Ja. Ja, aber das ist doch ein Unheil schon. Weil alles, wenn es dann irgendwo nicht heil fühlst, fühlt sich scheiße an. Genau. Ja. Also immer alles scheiße. Nur weil du die Idee hast von Heilheit, fühlt sich alles andere scheiße an. Weil das ist eine Idee, das ist ein Umstand, den du nie erreichen wirst. Und weil da, wo du Heilheit erfährst, gibt es dich als weder als das oder das noch. Was willst du damit? Ist doch eh nicht für dich. Weil da, wo Heilheit ist, gibt es dich nicht. Und da, wo du bist, ist Unheil. Ja, wer einen Körper hat. Wenn. Hast du einen, hast du keinen? Ja, manchmal bin ich mir auch nicht so sicher. Also ich bin mir sicher, du hast nicht alle mehr. Wenn du denkst, okay. Du hast einen Körper. Was war das? Was? Haben oder nicht haben, ist immer einer zu viel, der hat oder nicht hat. Und der hat sie bestimmt nicht mehr alle. Das ist schon ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Der denkt, er hat oder hat nicht. Das ist doch dieser Gast, der definiert sich als Habender, der Besitzer, Kleine, möchte gern. Wunschkonzert. Der braucht Therapie. Immer im Terror seiner selbst. Terrorisiert sich mit seiner Idee von Heilsein, von Weisheit, von Bessersein. Und ich möchte mich einfach wohlfühlen. In meiner Haut. überhaupt in meiner Haut? Haut und Haut und Haut auf meiner Haut. Wohlfühlen jetzt. Sofort. Das ist so Masochisten, die schlagen dann so. Ich will mich ganz wohlfühlen. So tut jetzt weh, ich will mich spüren. Ich spüre mich nicht mehr. Wenn ich mich nicht mehr spüre, weiß ich gar nicht, ob es mich gibt. Ich will mich wieder spüren. Ich schaffe mir eine Ehe an. Eine schlagende Verbindung. Was willst du dich? Worin willst du dich jetzt wohlfühlen? Ja, es ist manchmal lästig. So. Ist immer lästig. So, irgendwie so Gefühle, die irgendwie komisch sind oder so. Es gibt doch nur komische Gefühle. Was ist denn kein komisches Gefühl? Ja, ich kenne das auch ohne komische Gefühle. Was denn? So einfach irgendwie so. Was? Let go. Wie let go? So sein einfach. Einfach so sein. So da. Angenehmer, finde ich. Ja, warum ist da wieder ausgegangen? Ja, eben, das war ich auch. Ja, so war es nicht, war es doch nicht so gut. Nee. Das kann man ja nicht unter Kontrolle. Nein? Ich dachte. Auch das Let Go hat man nicht unter Kontrolle. Nein? Ich dachte, Let It Be, der kleine Beetle in einem. Ich habe keine Ahnung, aber. Du, das ist die normale Geschichte, die ich gerade höre. Es klingt mir mal gut. So soll es mir wieder gehen. Was kann ich dafür tun? Immer wenn ich schlafe, geht es mir gut. Also wie schaffe ich, dass ich immer schlafe? Wie wache ich auf? Vom Wachsein. Damit ich immer schlafe. Gibt es da nicht die Berichte, dass dann ein Erwachter so ungefähr weder wach noch nicht wach irgendwie und immer im Trance seiner selbst dahin tranzt? Gibt doch viele Berichte von ewig süßer Geschmack seiner selbst auf der Zunge. In einer Sphäre von Trance. Und das Gewahrsein, die Energie von links reinlässt und rechts wieder raus. Jedes Gefühl steigt auf, aber verduftet dann. Im Gewahrsein. Das Licht löst alles auf. Einfach nur so sein. Einfach Licht sein. Im reinen Gewahrsein. Schweben wieder hin. Und wenn dein kleines Gefühl von der unteren Schwelle kommt, lassen wir es einfach zu. Jetzt verarschen wir uns. Ich sag dir nur, ich will dir nur zeigen, ich könnte auch solche Seminare halten. Um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Ja, aber du hast angefangen damit. Da musst du ja nicht so weiter, weil ich will ja was anderes hören. Ja, aber ich reflektiere dich doch nur. Ich bin doch nur ein Reflektor. Ja, das ist vielleicht auch nicht ich schlecht. Resoniere nur in deine Richtung. Ja, genau. Okay, dann sehe ich mich jetzt was mal denn? Selber. Du siehst dich jetzt mal selber. Ja, hast du ja gerade gesagt. Du ich resoniere nur die Energie, die durch dich schwingend in mich reingeht. Wisst ihr, so viel Mitgefühl habe ich, dass ich das zulasse. Da gehört schon was zu. Ja, Hilfe. Also ich sollte das sagen. Schwinge ich mich mit ein. Oh, Hilfe. Vielleicht zeigt dir nur, wie es sein könnte. Weil die meisten Fragen bei Dings, dann kommen solche. Irgendwas. Also habe ich so, ich war ja letztes Jahr bei solchen Veranstaltungen, wo so Fragen dann gestellt wurden und dann so die sogenannten, diese Antworten dann hatten. Ich spreche ja aus, ich habe mir das ja mal ein paar Stunden angeguckt. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Was? Ja, ich sag ja, ich habe ja. Jetzt kannst du doch so glücklich sein. Jetzt versuchen wir doch mal. in diesem Moment. Ja. Und dann, ja. Schönheit. Beauty. Black Beauty. Ja, alle Sachen. Eli hat gesagt, wir sind hier, um euch zu sagen. Wir sind hier. Ich hab nicht mehr was, aber jedenfalls das. Ja, ja, und immer saugen. Und Ganga, die hat dann immer diese Bewegung gemacht, die ging zum Staubsauger, dass diese Gefühle und alles, was einen stört, das kommt einfach weg. Ab ins Vakuum. Halte das Vakuum aufrecht. Ja. Das war auch so ein Moment. Verbleibe in der Lehre. Das ist doch schön. Ja, aber okay, ich bleib dir weg. Aber heißt, die ganze Zeit, 2 Wochen. Der sitzt da 5 Wochen oder so. Happy in this moment. Noch mal. Kann man nur Taschenstaub. Wer macht sie auch schon lange? Wenn man, das ist nämlich, darum höre ich jetzt auf, weil vielleicht kriege ich sonst den Absprung nicht mehr. Fertig. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber so schön ist ja noch gar nicht. Aber nicht mit dir. Was? Willst du wirklich aufhören? Ja. Steht im Internet. Was im Internet steht, ich wehre mich nicht dagegen. Ich setze es ja rein. Das wäre ja auch schizophren. Ja, das kann ich gut. Das kann ich gut. Nö. Und das hat Marius Müller-Westermann auch gesagt. Er tritt nicht mehr auf. Na, nur weil er eine Verstauung hatte am Fuß. Ist er nicht mehr aufgetreten. Die kommen alle wieder. Nein, ich muss halt, wer weiß, reden werde ich weiter. Aber nicht offiziell. Was? Nö, finde ich gut. Sitze nur inoffiziell am Straßenrand und lasse die Fußgänger an mir vorbeigehen. Das nennt man Kaffeehaus sitzen und gucken, wie dumm die alle aussehen. Oder wie schlau man sich hinsetzen kann. Keine Ahnung. Kaffeeklatsch mit Klatschen. Keine Ahnung. Nein, es wird jetzt Schluss sein. Ich halte durch. 2014. Was? 2014. Ja, reicht ja. Ein Jahr. Es wird ein ganz lang Jahr. Das muss jetzt auch schnell abziehen. Ja, und wenn es nur dafür drin steht. Das wird mal ein bisschen anstrengend. Fordert mich mal raus. Nur du. Ja, weil dann spreche ich immer weiter. Christa, bist du bereit für die Menschheit, dich zu opfern? Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch alles egal, aber trotzdem ist die Frage da, wenn der Isaac zum Beispiel, der macht ja seit Jahrzehnten Somatic Experiencing, ja, ne? Trauma. Ja. Traumabearbeitung. Also bei sich selbst. Mit sich selbst, ja. Er arbeitet an sich selbst und gibt seine Erfahrungen dann weiter. Ja, das, genau. So kenne ich ihn seit längerem. Ja, genau. Er hat immer wieder einen neuen Meister für 1-2 Jahre und dann gibt er das, was er da gehört hat, in seinen Dingern weiter. Ja, ja. Ganz tollen Therapeuten aus Kanada. Der John de Reuter, das ist schon 10 Jahre her. Nein, der ist noch nicht. Naja, egal, ich weiß auch nicht so genau. Jedenfalls meine Frage war eher so dahingehend, wenn du jetzt von Migräne sprichst und Rücken, Geschichte. Mein Finger tut heute weh. Ja, ist doch eigentlich. Aber weil ich nur, weil ich meine Lederjacke genäht habe und die Nadel immer in. Ist da dann. Können auch darüber reden. Auch Erfahrung. Ich gebe jetzt meine Erfahrung weiter. Wie sollte man seine Lederjacke nicht nähen? Nein, ich meine, jetzt ist da nicht dann auch automatisch die Tendenz, alles zu tun, um das zu verbessern, also um weniger Kopfschmerzen. Ich gehe ja nicht zu ihm hin und sage, hör auf mit dem Scheiß. Zu wem hin? Ja, zu ihm. Nee, ich meine jetzt... bei mir? Bei dir? Ja, guck an, ich mache den Scheiß, ich nähe immer noch die Nadel, die, und jetzt tut mir der Finger weh. Habe ich letztes Jahr auch gemacht, da tat er auch weh, aber ich lerne ja nichts. Ich freue mich darüber, dass ich nichts lerne. Ich bin genauso dumm wie letztes Jahr. Herrlich. Ich finde es herrlich. Sau doof. Aber herrlich. Ja? Hat dir irgendeiner von euch irgendwas dazugelernt? Nix. Man ist genauso doof, wie man geboren ist. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Hat meine Oma auch immer gesagt. Du bist doch so dumm, wie du geboren bist und hast nichts dazugelernt. Das hat sie recht gehabt. Das ist die Wahrheit. Ja. Und das ist doch die Freude am Fehler. Scheiße bauen. Das ist doch ein Werkzeug, wo man Scheiße mitbaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist vollkommen egal, ob man jetzt was sich bemüht, die Rücken, also mal Yoga oder irgendwas zu machen, wovon jemand erwartet, dass die Rückenschmerzen. Ich nehme auch Pillen. Vorbeigehen. Besser wird. Nehme Entspannungspillen. Oder ich lasse sogar Lalit an meinen Rücken. Das ist schlimmer als Yoga. Glaub es. Das ist, ein, das ist der wahre, das ist eine Wiedergeburt von der Saat. Marquis. Jetzt macht er auch den Bart schon und demnächst sitzt er irgendwo und schreibt seine Memoranden mit Scheiße an die Wand. Das ist Zukunft. Nein, auch da kannst du nicht. Wenn du die Idee hättest, du hast Schmerzen irgendwas und hast die Idee, da muss ich jetzt durch ohne Hilfe, das will mir was sagen, daran werde ich wachsen, dann gehst du zu keinem Therapeuten, nimmst keine Pillen, machst gar nichts, weil du, ich gehe jetzt in den Schmerz rein und das will mir jetzt wirklich was sagen, ich höre auf den Schmerz. Ich unterhalte mich mit ihm, egal wie lange das dauert, ich werde eine Beziehung aufbauen. Und ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber es wird schon für was gut sein. Das gibt es auch, esoterische Schmerzbewältigung. Ich werde der Schmerz, ich bin der Schmerz. Ja, was auch immer, du gehst in die Scheiße rein und besäufst dich an dir selber in deinem Schmerz. Und bist hinterher noch stolz darauf, dass du nichts dafür genommen hast. Nichts dagegen getan hast, weil du hast es sofort akzeptiert. Das ist alles irgendwie Konzept. Ja, ich sag ja, ich akzeptiere jetzt den Schmerz, ich tue nichts dagegen. Ich nicht. Ja, kann man auch machen. Ne? Ich umarme alles, was kommt. Oder nicht kommt. Ich auch umarme die, die nicht kommen. Ja, ich meine, du, die Tendenz merkst du, wo ich drauf hinaus will. Es ist alles Geschmackssache und Geschmäcker. Ja, ja, ja. Jeder hat einen anderen Geschmack und jeder hat ein anderes Konzept und jeder hat eine andere Zunge, die jeder energetische Konglomerat von Zellen ist anders gebaut. Da überhaupt eine Tendenz, also eine Generalität reinzubauen, ist schon Wahnsinn. Das, wie es zu sein hat oder was bei wem passiert oder so. Das ist alles Unikate. Alles Unikate, Konglomerate von Clustern, von energetischen Zusammensetzungen von Informationen, die total anders reagieren auf genau das Gleiche. Ich merke immer wieder, dass ich dass ein Interesse ist für alle möglichen Heilungsansätze, sei es Quantenheilung oder Healing Code, was jetzt auch das so hört sich gut an, Healing Code. Ja, und. Du heilige Scheiße! Ja, und auf der einen Seite finde ich es interessant und auf der anderen Seite es leuchtet schon ein, ja. Dass die, das leuchtet einen heim. Dass dieses, dass deine Suche nach dem Heil sei. Ach, du willst einfach nur Angenehmheit. Du willst nicht heil sein, du willst eigentlich nur, dass es angenehm ist und das immer. Heilheit interessiert dich gar nicht. Es soll einfach nichts wehtun, du wirst gar nichts spüren, dir soll es einfach nur gut gehen. Heilheit ist ja nur ein Synonym für besoffen sein. Ja, oder nicht? Und dann kommt der Körper wieder mit irgendwas im Äußeren, was dich dann wieder daran stört. Und dann versuchst du alles mögliche Störung abzustellen, damit du wieder in dein störungsfreies So-Sein rutschen kannst. Komm. Ja, was macht man damit? Dann gibt es Techniken, Therapeuten, Übungen, die das möglicherweise dann anbieten, wie man das schafft. Da habe ich auch nichts, da habe ich gar keine... Das ist wie bei eine Kneipe haben und dann Bier ausschenken, damit die Leute sich abends entspannen. Das ist auch eine Yoga-Übung. Man kriegt Muskeln in den Unterarmen vom Bierheben. Man entspannt sich beim... Jeder Schnaps macht meine Synapsen relaxter. Rauchen ist auch eine Yoga-Übung. Was ist nicht eine Yoga-Übung? Sich, wenn man sie sitzt und irgendwie spannt was, setzt sie mich anders hin, das ist eine Yoga-Übung. Damit es bequemer ist. Damit es wieder nicht stört. Das alles geht nur darum, damit es nicht stört. Und dann hast du ja die Idee von Erleuchtung, dann, wenn du erleuchtet wärst, dann würde dich nichts mehr stören. Dann wärst du in einem Zustand von Unstörbarkeit. Ne? Das wäre dann so das Allerhöchste, was du dir erträumst. Für jetzt und immer da im Erleuchtungszustand der Unstörbarkeit. Ne? Dafür meditierst du, aber wenn du wieder rauskommst aus dem Ungestörten, stört dich alles. Mal wieder. Dann darum sage ich hier, lass es doch gleich stören und sei, was du bist. Faulheit ist das, was du bist. Wen stört es, dass da vorne es einen gibt, der den stört? Der stört sich immer. Nur schon, weil es ihn gibt, ist er gestört. Wenn es dann kurz mal eine Pause vom Ich da ist, Ferien vom Ich, dann macht er da schon, schreibt er Bücher drüber. Machen sie 5 Filme, gibt es schon davon. Mit Peter Alexander, mit allen möglichen. Ferien vom Ich. Das sind die wahren Meister. Am Wort Wörtersee. Ist auch ein Wörtersee. Viele Wörter und nichts zum Gucken. Man muss auch sagen, wo ich so viele Wörter sehe. Das Hotel am Wolfgangsee. Da, wo Wolf ging. Nee, ich habe da, das ist, da mal, Isaac habe ich ihm auch gesagt, das ist das Schönste, was er mal gesagt hat. Wir sahen zusammen im Jacuzzi, er sitzt an einer Ecke, ich sitze an der anderen Ecke. Da sagt er zu mir, im Grunde sind wir uns ja eins, ne? Denkst du das wirklich? Im Grunde sehen wir das ja genauso. Naja, wenn du das so denkst, ich habe da jetzt nichts gegen, aber ich schon, träum weiter. So, das war so. Nee, bin zu nirgendwo irgendwo hingegangen und habe gesagt, hör auf mit der Therapie oder so. Aber wenn du mich fragst, dann ist ein Therapeut. Das auf alle Fälle. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch keine Beleidigung. Oder? Weil sie wollte ja sogar verheimlichen, dass sie Yoga-Lehrerin ist. Als wenn es so was ganz Unanständiges wäre. Therapeut, Entschuldigung. Heutzutage, wenn einer sagt, ich bin Hausfrau, das ist ja schon, jeder dreht sich weg. Oder nicht? Wer will schon Hausfrau sein? Was, du bist nur Hausfrau? Nicht noch ein bisschen Yoga-Lehrerin oder so? Oder ein bisschen. Vielleicht Zeitung austragen morgens? Man nimmt ja alles im Moment. Weil nur Hausfrau will ja keiner mehr sein. Ne? Irgendeiner hier, der nur Hausfrau ist. Tine. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sag mal, Mann. Kotzikan, ne, war das, ne? Kotz dich an. Von Kotzi, kotz dich an. Gut. Ja, noch irgendeine Therapieansicht? Moskau. Bist du aus Moskau, ne? Nee? Aber nicht aus der Ukraine. Nein, aus Minsk. Minsk. Ja, aus Minsk kommt einer, der vor 6-7 Jahren das erste Mal bei mir und der gibt der seit 2 Jahren Bücher und selber sitzt da. Seitdem bin ich sehr entspannt. Gibt Verfolger. Ne, Minsk sind schön hübsche Mädchen da. Da sitzen wir so 5-6 Mädchen aus Minsk in Moskau. Ich werde jedes Jahr eingeladen und ich kann den Widerstand aber immer noch aufrechterhalten. Die versuchen, jeder Trick wird da ausgefahren. Wenn du nach Minsk kommst, dann geh machen, was du willst. Dann komme ich erst recht nicht. Irgendeine Frage aus Minsk? Na gut. Dann zurück nach Stuttgart. Nee, da sitzt noch einer. Bist du auch aus Stuttgart? Nee. Bist aus Hamburg, ne? Ich hätte gar nicht einen Spuk. Ich auch nicht. Oder steckt in jedem ein kleiner Schwabe? Ich glaube, wir brauchen Frischfleisch. Hört sich schlecht schlimmer. Ne? Das war irgendwo übrigens, da haben sie auch immer. Oh, da bekommt wer Neues. Immer die Hoffnung auf neue Fragen. Ihr seid alle müde. Oder nicht genug gegessen. Oder zu viel gegessen. Irgendeinen Grund finden wir schon. Oder meine Antworten gefallen euch nicht? Soll ich es jetzt persönlich nehmen, dass er mir keine Fragen mehr stellt? Nee. Könnte ich aber. Was? Ziel erreicht. Ja. Ich habe schon noch ein paar Fragen. Ja, immer ran. Ich habe auch ein paar Antworten. Ja. Ich habe jetzt erkannt, also, dass ich mir nicht entkomme. In keiner Weise, in keinem Fall. Was ist da noch zu tun? Ja, das Nächste, was gerade auf dem Weg liegt. Duschen gehen. Wenn man sich auch wenn man sich nicht entkommen kann und sich richtig riechen kann, könnte man trotzdem weiter duschen. Oder ich habe keine Ahnung. Es kommt eh von allein. Das Tun tut sich von allein. Nicht tun auch. Tut, tut. Eigentlich für jedes Wort, was hier gesagt wird, jede Frage, der setzt es sich alleine hin, weil im Sitzen trinkt es. Nein, das ist ja wie im Zen-Buddhist, der nächste Schluck Kaffee, also was immer als Nächstes kommt, ist das Nächste. Und du kannst dem Nächsten nicht entkommen. Das ist auch der Hinweis. Das Nächste ist immer das Nächste. Und wenn das nächste ist, dass du eine Erleuchtungserfahrung hast, dann wird es das nächste sein. Aber wenn das nächste ist, dass du total bescheuert bist, dann ist das nächste. Und wenn das nächste ist, dass du der Rücken bricht oder der Himmel einfällt, dann ist das nächste. Aber nach dem nächsten kommt das übernächste und das nächste, nächste, nächste. Und das Ende vom nächsten ist das, was jetzt gerade ist. Also das ist nie gekommen und wird nicht gehen und das, was dann ist schon längst da und das, was scheinbar vergangen hat, ist nicht gegangen. Beim Gekommen ist es nicht gekommen, beim Gehen ist es nicht gegangen und das, was hier und jetzt ist, ist jetzt und immer da. Und das ist, was du bist und dem kannst du nicht entkommen und dann da ist eh nie was getan worden, nichts tut sich. Nichts passiert, weil bedeutet, nichts kommt beim Kommen, nichts geht beim Gehen. Also was ist da noch? Da ist nur Silence, da ist nur das, was Frieden ist. Das ist der Hinweis, der Frieden ist nicht irgendwo vor diesem hier, in irgendeiner anderen Sphäre. Dies hier, das ist das, was du bist. Und das ist der Frieden. Frieden bedeutet, da ist kein Kommen, kein Gehen. Da passiert nichts. Unruhe kann nur in der Vorstellung von Kommen und Gehen sein. Der Frieden ist jetzt und immer da. Dieser Moment in seiner Natur ist absoluter Frieden. Der ist nie entstanden und wird auch nie vergehen. Es gibt kein Entstehen und kein Vergehen, kein Konstruieren und kein Zerstören. Nie etwas geschaffen, nie etwas kann zerstört werden. Und warum verstehe ich das nicht? Weil du es gar nicht nötig hast. Das muss keiner verstehen. Du musst nichts verstehen, um zu sein, was du bist. Also kann ich dir das jetzt sagen und zeigen und Dinge, aber das Schöne ist, es ist reine Unterhaltung, es bringt nichts. Aber das ist doch das Super. Es bringt nichts. Dabei wirst du nicht mehr oder weniger, du hast keinen Gewinn da drin und keinen Verlust. Das ist doch das Super. Du kannst es verstehen, musst aber nicht. Und wenn das Verstehen da ist, ist es da und wenn es weg ist, ist es weg. Kümmert doch keinen. Diese Sorglosigkeit, da weise ich drauf hin. Die immer da ist, jetzt und immer da, diese Sorglosigkeit dessen, was du bist. Nämlich das, was Leben ist, was gar kein Leben kennen muss, um Leben zu sein. Und ob es jetzt ein Block von Manifestation ist oder eine Suppe von Untertassen, es macht das beides, ob du es so siehst oder anders siehst, oder ob als Block oder als flüssig oder so, es macht dich nicht mehr oder weniger. Und ob es überhaupt da ist oder nicht da ist, und du kannst es Untertasse nennen oder Überbleibsel vom Stöpsel der Unterwelt, ist vollkommen absolute Irrelevanz. Du kannst absolut doof sein, absolut schlau, absolut was immer. Deine Absolutheit ist unvergänglich. Du wirst nicht absoluter werden, wie du bist. Ist jetzt in diesem Moment irgendetwas nötig? Ja. Okay, was? Keine Ahnung, aber irgendwas wird schon nötig sein. Muss ich ja nicht wissen. Es wendet sich von alleine. Ja. Also, weil es sich wendet, ist eine Notwendigkeit. Eine totale Notwendigkeit. Aber ich muss doch nicht wissen, was sich da wendet. Es wendet sich von allein. Immer zum Schlechten. Von einem Schlechten zum anderen Schlechten. Schlecht, schlecht. Also wenn ich sage, shit, keiner glaubt mir, dass ich das meine. Ich meine es. Absolut. Es war, es ist, es wird sein. Shit. Sat, Shit, Ananda. Unendlich. Shit bedeutet, jede Erfahrung ist eine relative und keine Erfahrung wird jemals dir das zeigen, was du bist. Die ist immer absolut relativ. Du wirst dich nur in Dummheit erfahren können, in einer absoluten Dummheit von Ignoranz. Das Wissen wird sich nie erfahren. In dem Moment, wo du dich, egal wie, erfährst, ist es Ignoranz. Absolute Ignoranz. Das absolute Wissen, was sich in absoluter Ignoranz erfährt. Und dann, wie du ignorant bist, oder wenn was überhaupt du weißt, erfährst, verstehst oder nicht, alles Ignoranz ist. Egal was, wie tief du da in irgendwelche Weisheiten oder wie hoch du fliegst in deinen Flügeln der Wahrnehmung durch alle Sphären der Dimensionen der Unterstaubinger, Mafia, irgendwas, weißt, wer der Pate ist von unter 14. Du kannst alles wissen. Du kannst ein Alibaba der Avatare sein und das ganze Universum in deiner Tasche stecken. Und würfelst mit den Planeten durch die Gegend. Du bist genauso ein kleiner Wicht wie ein Bettler, wie der an der Straße sitzt. Das Wahnsinnige, du bist das Königreich, du bist das. Das reicht dir nicht. Du willst der König sein von deinem eigenen Reich. Du willst der Wissende sein von dem Wissen, was du bist. Und dann liebe ich es, dass du darunter leidest. Und so stark wie möglich. Weil Dummheit tut weh. Und das mit Recht. Das soll auch wehtun. Jeder Moment, wo du nicht das bist, was du bist, tut weh. Ununterbrochen. In jedem Moment, wo du eben nicht bist, was du bist, vermisst du das, was du bist. Und das Vermissen ist Leid. Was machst du damit? Das ist die Misery. Der Vermisser. Ich arme. Dieses selbstmitleidige Göttlein. Ich habe ein Kreuz. Das ist ein Kreuz. Und dann sitze ich hier und erzähle mir selber, ey, du leidest aus lauter Dummheit. Aber warum, wie könntest du sonst leiden? Leider gibt es keinen anderen Weg. Leid, Leid, Leid. Auf der Hühnerleiter gibt es Leid. Leiter, Leiter, Leiter. Wie oft soll ich es noch wiederholen? Du kannst dich nur im Schmerz erfahren. Geht nicht anders. Jede Erfahrung ist eine Schmerzerfahrung. Egal wie schön sie ist. Jedes Verstehen ist ein Verstehen der Ignoranz. Der Ignoranz. Was auch immer, des Missverständnisses. Jedes Verstehen ist ein Missverständnis. Absolut. Es versteht sich doch von selbst, das Verstehen ist. Und man, gut, dass es so ist. Ich sitze ja und weise darauf hin, sei froh, dass es so ist, dass du die Süße deiner Natur nicht schmecken kannst. Und alles, was du schmeckst, ist bitter. Im Bitterfeld. Man kann der Honig noch so süß sein, er ist im Verhältnis zu deiner Natur reiner Bitterstoff. Und sei froh, dass du das nicht schmecken kannst, was du bist. Weil wenn du schmecken könntest, wärst du schmeckbar. Abgeschmackt. Gibt es einen Schmecker? Lecker, lecker. Sei froh, dass du nicht wissbar bist, noch niemals von dir selbst. Und wärst du was Wissbares. Und was ist was Wissbares? Ein relatives Objekt von Wissbarkeit, das irgendwo durchs Universum jagt und von anderen Kometen getrommelt. Kommelt, kommelt. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ein Dum-Dum-Geschoss. Oh, kommet doch all. Da komme ich im All. Ich komme in allem. Aber ohne dich. Jeder, aber nicht du. Ja, ich sitze hier und rede mir den Mund fusselig und fusselt und fusselt. Ja, jetzt die zweite Frage. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja. Was hat dich so verdummt? Wem könntest du jetzt die Schuld geben? Ich bin nur gerade zufrieden. Also vorübergehend zwar nur. Vorübergehend dazu. Ich, ja. Nicht, dass ich da das reicht einem ja schon ab und zu mal. Ne? Ja, Zufriedenheit. Das ist dann Zufriedenheit. Ja. Man hört immer Prakash, wenn der irgendwo redet, hört man ihn, ne? Er hat irgend so eine Stimme, die ist von meilenweit zu hören. Das weißt du, ne? Das hast du auch mitgekriegt. Gut. Ja, Detmold. Herford. So, nee, gleich das. Wie viel? 10 Kilometer? Von der Lippe. Von der Lippe, ja. Immer auf die Lippe. Jürgen, komm raus. Guten Morgen, liebe Sorgen. Das kommt von daher, wo sie geboren ist. Also wenn ihr jetzt nächstes Mal seht, Victoria kommt von der Lippe. Guten Morgen, liebe Sorgen, sagst du immer Hallo. Ich weiß nicht, ob ich das vermisse. Ich glaube nicht. Berlin war so anstrengend. Gut, gehe ich mal wieder zu dieser Seite. Die linke Seite hat sich gerade... Warum bin ich immer so frisch? Und ihr immer so... Wenn du uns fertig machst. Genau, ich kann das nicht. Aber so, ich fühle mich eigentlich nur noch hilflos. Was? Ich fühle mich dann nur noch hilflos. So. Wenn ich mit dir rede? Ja, was du so sagst. So, man hat ja keine Chance letztendlich. Ja, du sowieso nicht. Jeder Neger. Ja, wenn du mich schon so fragst. Habe ich auch schon gedacht. Ich resoniere einfach nur. Ich sag dir nur, was du dir schon längst gedacht hast. Jeder Neger, aber nicht ich. Ne? Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, die sind gut, ne? Die Neger von meiner Haustür, die sind echt gut. Ich habe meinen Kral vor der Garage. Also wenn einer Locken, Negerlocken, so schöne, mit Perlen drin, vor meiner Haustür, mittwochs und samstags morgens, könnt ihr euch einen locken lassen. Deswegen lässt du deine Haare wachsen. Ja. Ich habe der einen versprochen, da sagt sie, dir fehlt noch so viel. Ich wusste nicht, was sie meint, aber ich dachte mir, die Haare. Ich habe gehört, die sind was anderes gewohnt. Darum hat die ganze westliche Welt eben Kolonialsache gemacht, damit das unterdrückt wird. Ich werde immer noch klein kriegen. Ja, du fühlst dich immer was? Hier? Nein, was hilflos. Du sagst, das lässt mich hilflos fühlen. So. Ja, darum kommst du doch. Das beruhigt dich doch. Hilft ja auch. Aber es macht ja nichts. Warum soll es nicht helfen? Aber es verändert dich nicht, aber es hilft. Ich weiß nicht wofür, aber es hilft. Oder wogegen. Das meinst du jetzt nicht wirklich? Dass das hilft? Doch, es hilft. Ja? Ja. Es ist nicht gewollt, aber es hilft. Habe ich schon öfter gehört. Ich kriege immer Dankschreiben. Dr. Renz hat wieder... Niederschlag. Na, ich höre immer, dass so viele hören jeden Tag. Es ist ja, gibt keine Minute, wo nicht irgendeiner mit einem Stöpsel im Ohr Karl hört. Irgendwo weltweit hören sie sich dumm und dämlich. Es hilft scheinbar. Wenn nichts anderes hilft, abends nachts nicht schlafen kann, Karl ins Ohr. Hilft immer. Oder irgendwas. Oder beim Bügeln, dann wird es leichter über die Karl. Mit dem, das Eisen glüht. Karl rein. Beim Fegen, beim Kehren, ganz Schwaben kehrt mit Karl. Es scheint zu helfen, ne? Also ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, weil sie sagt, ich dachte, das war ein Vorwurf, wenn sie sagt, ja, es hilft mir. Ich helfe dir doch nicht. Ich doch nicht. Jetzt sage ich, ja, ich helfe dir. Warum nicht? Macht ja auch nichts. Wenn es schön macht. Nee, im Moment kann es helfen. Also für eine temporäre Zeit kann es... manche sagen, wenn ich auf sie einrede und darauf denkst, auf einmal bewegt sich ihre Wahrnehmung aus dem Körperlichen und wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Kann passieren. Aber dann sammeln sie sich hinterher wieder, wenn sie raustreten. Sofort juckt es wieder rein. Gibt es. Ich sehe das auch immer, wenn ich mit ihm rede. Dann rede ich auf ihn ein und auf einmal löst sich die Wahrnehmung von dieser persönlichen Struktur auf und verschwindet im Raum. Ist ganz weg. Guckt mich an mit total abgetretenen Dingern dann. Habe ich schon mal gehört, sieht man. Manche wollen nicht wiederkommen, aber dann hilft der Freund. Nee, es ist wie eine Absolution, also das ist zumindest die Intention da, wenn ich mit mir selbst rede, dass ich dich Absolutheit, auf die Absolutheit, mit der Absolutheit rede und indem ich mit der Absolutheit rede, der Rest einfach von alleine wegfällt. Das ist der. Und das ist temporär möglich. Aber du bist natürlich dann die Liebe, sobald du wieder alleine bist, ist die Liebe wieder so stark zu deinen Besitztümern, dass du sie schnell wieder aufsammelst. Und da habe ich keinen Einfluss drüber, aber es hilft in dem Moment, kann es helfen, dass du eben in deinem natürlichen Zustand, nämlich gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist und wer du bist und wer du nicht bist, kann passieren. Und das wäre dann dein natürlicher Zustand. Deine Natur, die gar nicht weiß, was Natur ist und was nicht Natur ist. Wo es gar kein Definieren mehr gibt von mir oder dir oder irgendetwas. Wo weder Einheit noch Zweiheit noch irgendeine Idee von Sein oder Nichtsein ist. Das kann sein, das kann passieren. Aber wie gesagt, es ist keine Garantie und es kann, muss nicht. Es ist auch keine Intention dafür da. Aber ich sehe das, dass es eben möglich ist. Aber wenn es dann passiert, freut es einen auch. Aber ich sehe auch, dass es temporär sein kann. Und das, was du bist, muss dich nicht in etwas etablieren, das ist auch mit der Identifikation, was es ist. Es braucht gar nicht das, dass sich was ändert. Aber es kann sich was ändern. Also dieses Paradox ist ständig da. Ja, es kann was ändern, es kann helfen. Wenn das Ziel ist, dann kann das helfen. Wenn das Ziel ist, eben diesen sogenannten natürlichen Zustand, wo es dich als Relatives nicht mehr gibt, sondern du die Absolutheit bist, die gar nicht mehr weiß, was absolut und was nicht absolut ist oder überhaupt ist oder nicht ist, diese vollkommene Trunkenheit von Sein, die die du eigentlich erreichst beim Saufen, normal auch. Oder bei irgendwelchen anderen, so ein Todpunkt. Da stirbt die Idee von dir. Und dann, was du bist, bleibt übrig. Bloß darin kann keiner verweilen. Dann automatisch natürlich hängt sich das Ding wieder an das nächste, was immer, von Türmchen da wieder auf. Den Sammler, den kriegst du nicht weg. Ich zeig dir nur, okay, du kannst auch ohne Gast sein, aber der Gast wartet schon auf dich. Der wird dann schon wieder sein Gastrecht in Anspruch nehmen, indem er deine Aufmerksamkeit einfängt. Für das Nächste, was immer passiert. Ich kann nur sagen, deine Natur hat da nichts zu verlieren da vorne, wenn es das tut, aber diese Hilflosigkeit, dass das, was du bist, sich da gar nicht gegen wehren kann. Aber dass es eben nichts macht, das kann ich darauf hinweisen. Und möglicherweise, dass du eben halt mit und ohne bist, aber dass du halt eben diese Art und Weise, wie du dich verwirklichst, nicht vermeiden kannst. Nämlich in der Art und Weise von Dummheit. Diese relative Liebe zu dir selbst und sich zum Kümmern, das ist eben ein absoluter Aspekt von dem, was du bist. Das kommt immer wieder, dem kannst du nicht entkommen. Also was ist da temporär? Okay, du kannst dich lösen, aber von dem du dich lösen kannst, da wirst du dich damit verbinden. Das sind zwei Varianten. Dann hast du die Anwesenheitserfahrung, die Abwesenheitserfahrung. Und beides macht dich nicht mehr oder weniger. Beides ist also für deine Natur irrelevant. Das eine ist angenehme und das, ich kann so sagen, das Angenehme und das Unangenehme. Und das sind zwei Seiten von dem, was du bist. Und genauso wie es das Angenehme gibt, gibt es das Unangenehme. Und du bist, was du bist, in beiden Variationen. Und du kannst dem nicht entkommen. Das ist halt, wo ich nur drauf immer wieder zurückkomme. Weil das ist, was du bist. Du verwirklichst dich halt im angenehmen Abwesenden und im unangenehmen Anwesenden. Wo du das Wesen bist, was gar kein Wesen mehr kennt und wo es gar kein Wesen mehr gibt. Und das wäre dein natürlicher Zustand. Und dann erfährst du dich in einem unnatürlichen Zustand. Weil durch die Erfahrung von einem unnatürlichen Zustand wirst du nicht unnatürlich. Und von der Erfahrung von einem natürlichen Zustand wirst du nicht natürlicher. Also deine Natur ist da und hier, was sie ist. Also du hast da nichts zu gewinnen und hier nichts zu verlieren. Egal wie es ist. Was ist nochmal da? Abwesenheit. Ja, Abwesenheit ist angenehm. Du weißt gar nicht warum, aber da stört nichts. Weil ohne einen Anwesenden gibt es gar keinen, der gestört werden könnte. Da ist einfach nur Abwesenheit. Und in der Anwesenheit gibt es immer das potenzielle Gestörtsein. Auch wenn es mal gerade gut läuft, ist schon ganz fragil und schon die Möglichkeit der Störung ist schon Störung. So wie eine Glocke, die immer gleich sofort wieder an zu läuten fangen kann, wenn einer ranzieht. Also wenn irgendwo auf etwas wirst du reagieren. Wenn das gerade mal jetzt stabil, scheinbar stabil, harmonisch da ist, bist du schon, weißt du schon, da kommt bestimmt wieder ein Kamel oder irgendeiner, der die Glocke zum Läuten bringt. Das weißt du. Und weil es wieder zum Läuten gebracht werden kann, läutet sie jetzt schon. Darum heißen die Leute Leute. Gehen wir nicht an die Leute. Meistens, wenn man es Leuten hört, wohnt man zu dicht an der Kirche. Habe ich gehört. Aber in Santani wohnt man zu dicht am Gemeindehaus. Ich dachte, ich habe immer gedacht, das wäre der Schweinepriester, der mich nachts manchmal läutet, wo ich die Dinge erzähle. Aber nein, es ist der Bürgermeister. Der Major. So, Fragen über die An- und Abwesenden. Haben irgendwelche Anwesenden irgendeine Frage über den der nicht da ist? Sag es doch mal, dass es im Absolut eigentlich kein Zurückkommen. Sag mal, diese Etablierung gibt es keinen Rausfall mehr. Nee, aus dem, was du bist, kannst du nicht rausfallen und nicht reinfallen. Genau, aber das ist eine Erkenntnis. Aber du erfährst dich im Rausfallen oder erfährst dich im Reinfallen. Aber im Rausfallen fällt keiner raus und beim Reinfallen fällt keiner rein. Das ist das endgültige Erkenntnis. Das ist keine endgültige, das ist immer so. Ja, trotzdem. Es ist nichts Endgültiges. Es ist wahr, es ist, es wird sein. Ja, okay. Es ist nicht endgültig, es ist einfach das, was ist. Trotzdem sagst du, wenn du mit Leuten sprichst, dann haben sie so eine kurze Abwesenheit und dann kommen sie wieder zurück. Ganz natürlich. Ist das bei dir? Bei mir auch. Macht aber nichts. Hm. Die Absolutheit, die ich bin, verliert sich nicht im Anwesensein und gewinnt sich nicht im Abwesensein. Aber hattest du nicht mal gesagt, nach dieser Lichterfahrung, dass du immer gesagt hast, es wäre das Licht und nachdem diese letzte Erfahrung war am Arunachala, dann war es... Wo auch Licht scheiße ist, ist war alles gut. Weil solange Licht besser ist als das andere, bist du ja noch in dieser... Nee, da bist du halt, da ist dann mehr zu Hause als da und das ist wahrer als das. Also die Täuschung war vollkommen da. Aber wenn du siehst, so, wenn sogar das Licht Shiva ist, das Gewahrsein von Shiva eine Täuschung ist, was willst du dann noch erreichen? Und das reicht, wenn das auch noch reicht, weil es immer noch ein relativer Zustand ist. Das Erkennen, dass es nichts zu erreichen gibt. Das ist nicht das Erkennen, das ist kein Erkennen, das ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur Scheiße. Da kommt einfach nur, wenn du was sagen willst, aha, ist Scheiße. Scheiße. Scheiße. Ja, du kommst aus der Scheiße nicht raus. Wenn du total etabliert sein könntest im Gewahrseinslicht, von Shivas Licht und auch das hat nicht, das bringt es dir nicht. Was soll es dir sonst noch bringen? Wenn das auch scheiße ist, also relative Erfahrung. Also wenn das, was deine Natur ist, der absolute Seher, auch darin nicht zu holen hat. Wenn das genauso nur eine Flüchtigkeit ist oder ein Umstand von Unendlichen, nichts Besonderes. Ach, so. Scheiße, gut. Scheiße. Ende nicht gut. Aber ist ja auch, rede ich ja nicht viel von. Ich kann nur sagen, was eben deine Natur, was wert ist zu sein, kann nicht durch irgendetwas kommen und durch etwas gehen. Und alles, was durch Kommen kommt und durch Gehen geht, ist was. Flüchtigkeitsfehler. Genug ausgesprochen? Gut ausgesprochen. Man hört dich überall. Ja. Wollte ich dir nur mal sagen. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich versucht leiser zu machen. Ich sag's dir jetzt. Ja, danke. 2 Kilometer weiter. Du hast eine sehr sonorige. Nennen wir es sonorig? Ja. Ja. Sonor. Was heißt das sonorig? Sonorig. Tiefer, durchdringend. Ja, gut bestimmt nicht. Ja, jetzt gibt es mir ordentlich. Kann ich doch auch nichts dazu, dass ich mit so einer Stimme geboren bin. Oder? Soll man darauf was sagen? Nee, muss nicht. Ich habe mir jetzt gerade mit Leise zu reden. Das sind ja die Schlimmsten. Ja, sehr gut. Überhaupt da rauszugehen und draußen zu reden. Ist ja wohl wichtiger draußen, wa? Ja, jetzt wurde so und so aufhört. Oh. Kommt auf den Tag früher auch nicht mehr. Hast du schon wieder gebucht, morgen zurückfliegen oder was? Nein! Sonntag der 15. Nee, Samstag der 15. Mann, oh Mann. Na gut, wo waren wir beim. Nichts passiert. Kannst du mir nochmal erklären, mit Energien, ja? Mit meinem Bruder ist gesagt, dass es setzt sich auf allen Ebenen fest in Energie. Weil seitdem, ich erhole mich überhaupt nicht mehr, der Körper. Was kann das sein, was das so hält? Du sagst, dass es setzt sich. Hält? Wahrscheinlich ist dein sogenannter Bruder, an dem immer noch deine Aufmerksamkeit hängt, da ist die Energie, hat sich in irgendwo etwas jetzt aufgelöst und die Energie will wahrscheinlich, zieht sich da auch hin und hat nicht, kann sich hier nicht mehr halten. Also nicht umgekehrt, die Energie ist nicht hier, hält nicht fest. Die hält die nicht fest. Irgendwas möchte oder du hast eine Sehnsucht dahin oder irgendwas. Eine Sehnsucht dahin? Keine Ahnung. Dein Bruder will was von dir noch. Keine Ahnung. Vielleicht unterhält er sich mit Ludwig über dich oder so. Weil du gesagt hast, auf allen Ebenen sitzt es dann drin. Das wäre natürlich. Ja, auf allen Ebenen unterhält man sich. Ja, ich rede mal mit dir, vielleicht geht es ja weg. Dass du dich auf allen Ebenen unterhältst. Ganz in den Weg. Nein, du weißt doch, wenn ein Vater oder ein Familienmitglied von irgendwas, was mit dir verbunden, also so lange verbunden, dann ist der nicht weg dann. Der ist ja noch genau da. Ist der Körper, der ist da, aber ja. der Geist dessen oder die Schwingung, die Frequenz, die hält doch lange. Und die zieht einen natürlich dann in den Raum mehr rein und hat man natürlich für den Körper nicht mehr so viel Kraft. Dann fühlt man sich schlapp, weil die Aufmerksamkeit sich mehr dahin. Die ist ja jetzt gerade hier, diese Ebene. Die ist ja nicht irgendwo, wo er ist. Das ist einfach nur die geistige, der Raumgeist. Und wenn dann die Wahrnehmung halt da sich mitschwingt da, und dann, weil so lange mit ihm da jetzt beim Sterben und dem ganzen Ding, der ganze Umfeld ist natürlich deine ganze, die Frequenz noch darauf eingestellt. Zieh ihn raus. Lass mich wieder ganz hier sein. Ja, es ist für viele auch, die haben eine Tendenz dazu und dann fühlen sich ständig schlapp, immer schwer. Die können kaum noch aufstehen und denken, warum bin ich so müde, weil sie meditieren dann viel und sind dann immer nur auf das Geistige gerichtet und der Körper kriegt so totalen Schlapper. Wie ein Pantoffel in der Gegend. Ne, Tine? Ja. Kennen wir ja, ne? Ja, das ist darauf da, wenn der Strom einfach woanders fließt, also du hast nicht da eingeplagt, sondern woanders eingeplagt, dann kriegst du halt eine andere. Wie soll denn eingeplagt sein? Was? Du bist da oben, war eben noch geplagt. Ja. Eine Plage ist das. Ausplagen. Muss man ja auch nicht. Aber du sagst, du hast mich gefragt, warum fühle ich mich müde? Ja, das sag ich ja. Und ich sag ja auch nur, warum du dich müde fühlst. Ja. Weil. Es ist ja wie, als wenn du aus einer Badewanne den Propfen ziehst und das Wasser fließt weg und du wunderst dich, dass da auf einmal es kalt wird. Oder, keine Ahnung. Du musst den Propfen wieder zumachen und neu nachlaufen lassen. Weil in der Badewanne nach einer Zeit ist das Wasser kalt. Ja. Ja, es ist, weil da haben ja viele mit zu tun, mit den Trauerjahren und sowas, dann ist ja so eine Art, eine Auflösung von dieser Verbindung, die dann stattfindet. Das ist ja nichts irgendwas, das dauert halt eine Zeit, bis sich dann eben dieses Loch füllt, in dem nämlich die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit sich davon löst und dann wieder in das Alltägliche zurückführt. Weil die Richtung der Aufmerksamkeit sich dann in diese Ebene halt dann mitschwingt. Und jetzt muss das erstmal wieder. Ja, scheinbar sich sammeln in diesem alltäglichen, persönlichen, körperlichen. Weil in Verbindung mit Sterbenden ist immer, öffnet sich so ein, was auch immer, immer so ein kleiner Shift der Wahrnehmung. Ne? Also. Wie ist das mit Leuten, die dann so in der Pflege arbeiten oder öfter mal Leute sterben? Oder ist das jetzt nur so bei Leuten, mit denen man eine ganz tiefe Verbindung hat? Meistens können die das nur aushalten, die keine Verbindung mit den Leuten haben. Mhm. Mhm. Da Hospize sind auch besser mit Fremden, also mit denen, die da gar keinen, anstelle mit deinen Angehörigen. Mhm. Also für beide ist meistens besser, für den Sterbenden und für den Angehörigen. Mhm. Aber wer weiß. Manchmal gehört es dazu auch, dass man sich verabschiedet und dann wirklich da, keine Ahnung, dass man noch so eine Familienkonstellation da noch, so ein Hellinger da aufführt. dass ein Jahr am Bett sitzt und Händchen hält und ich lasse dich nicht gehen, ich will aber, ich lasse dich nicht gehen. Keine Ahnung, welchen Film man noch sehen will. Man kann sich vieles vorstellen, ne? Ja. Mein Wille ist dein Himmelreich oder so. Ja. Wieso ist dann, wie sie jetzt gesagt hat, wenn nachher wieder so das alltägliche Leben kommt? Ja, dann zieht es dich da wieder rein. Ja, wieso kann das nach 30 Jahren, nachdem jemand gestorben ist, plötzlich wieder so sein, wie wenn er gerade frisch gestorben wäre? Ja, weil er ja gar nicht gestorben ist. Da kommt er wieder. Hakt er sich wieder ein bei dir. Tanzt mit dir nochmal. Lass uns noch einen schunkeln. Ja, keine Ahnung, du hast ja da wahrscheinlich, da gibt es ja wahrscheinlich irgendeinen Trigger, der das getriggert hat. Kommt ja von nichts, kommt ja nichts. Da wird irgendeine Energie wieder angestoßen, die du vergraben hast und dann löst sie sich wieder in irgendeinem auf und auf einmal ist er so präsent wie vor 30 Jahren. Kennt man doch. Also ein Tänzer von damals. Der diesen einen Tanz konnte, da erinnert man sich an diesen Schritt und schon tanzt man dann mit dem Arsch wieder. Oder dieser Erste, der einen entjungfern hat, da gibt es ja diese Scheiße im Kopf dann. Wo man sich dann da. Dann ist es wie heute. Wenn es gerade passiert ist und alles andere ist da ein Schmarrn gegen. Und dann lässt man sich meistens scheiden. Dann sind wir jetzt in einer Ebene geraten hier. Die kann ich nur lustig auseinandernehmen. Ne? Mach mal. Mach mal. Man kann sich echt nur totlachen über diese ganze. Und es hört auch nicht auf, die ganzen Ebenen. Was ist denn die Mahabharata, wo die ganzen Verwandten da im Himmel und der ganzen Ding und die Leichen immer noch rumschweben und die Krieger sind schon tot? Und dieses ganze Drama vom Ding, das ist doch in jeder Familie das Gleiche. Du kommst aus dem Drama nicht raus. Die ganzen Seilschaften, die du in diesem Leben mit dir rumsteckst, die hast du schon die Ewigkeit mit dir rumschleppen. Die ganzen energetischen, genetischen Galeeren-Sklaven, mit denen du da. Einmal bist du Trommler, einmal ruderst du, einmal bist du Captain, einmal. Du bist eh alles. Kannst dich eh nicht lösen von dem ganzen Scheiß. In Indien, da siehst du die ganzen Göttergeschlechter. Es geht da auch geht schlecht. Krishna und Ganesha und Vishnu und Vushti und Bashti und Bufti und Bafti. Tausende von Göttern, die haben da kein Problem mit. Die schwingen genauso noch rum, die sind immer, jetzt und immer da. Und hier in dieser Ebene gibt es halt genauso viele. 7 Milliarden jetzt. Jeder hat einen Namen. Ne? Also, was machen? Es werden immer mehr. Wahrscheinlich ist im Himmel zu langweilig, kommen sie alle runter und wollen hier tanzen. Und wenn sie dann gerade gekommen sind, wollen sie, dass du noch im Geist mit ihnen mitschwingst. Alles das gibt es in diesem Traum. Alles das ist möglich, aber es bringt nichts, das zu wissen, wie es läuft. Es läuft irgendwas. Der Film läuft. Und du bist das. Fertig, aber nichts von dem ist jetzt, du wirst da nichts beherrschen können. Die Hilflosigkeit ist das, ja, alles schon geträumt ist, scheinbar. Und wenn es nicht geträumt ist, ist es auch egal, weil es macht dich auch nicht weniger oder mehr, ob du das jetzt als geträumt oder nicht geträumt oder alles kommt jetzt erst oder es ist schon da. Es ist vollkommen irrelevant, ob du das verstehst oder nicht verstehst oder ob was begreifst oder energetisch durchdringst oder irgendetwas. Das Wesentliche ist, das Wesen, das du bist, hat da nichts bei zu gewinnen und nichts bei zu verlieren. Sondern tanz mit dir selbst in unendlichen Variationen, aber keine Variation wird dich heilen. Schon wenn man einen Bruder hat, ist schon unheil. Weil man eine Schwester ist. Die genannte Variation, was du jetzt gesagt hast. Ja, einmal bist du Schwester, einmal Bruder, einmal bist du Onkel, böser Onkel. Das ist alles immer da. Also ich kann, bin multiple. Ja, wie wollen wir denn sonst drüber reden? Ja, ich wollte das nur noch mal wissen. Ob man, also ja, ohne Zeit können wir jetzt uns nicht weiter unterhalten. Nee. Ich weiß auch gar nicht, was ich fragen will, aber egal. Das hört sich so an, als wenn Ja, die Griechen. Alles auf allen Ebenen trotzdem immer alles noch so ist, aber das. Alles läuft parallel und immer. Die germanischen Götter und die Dingsgötter und Odin tanzt mit Shiva und Vishnu macht mit den Asen rum. Wenn du jetzt dich so erkannt hast, wie du dich erkannt hast, würdest du trotzdem noch sagen, dass es Teile von dir, die das nicht erkannt haben, das sind keine Teile. Ich habe ja auch nichts erkannt. Was wirfst du mir jetzt vor, dass ich was erkannt habe? Ich bin ein Ersatzteil, habe ich erkannt. Ich bin das Ersatzteil. Alle Autos laufen ohne mich, aber ich bin das Ersatzteil. Ich ersetze alles. Ich bin ein... Ja, aber das war ja auch die Frage. Jetzt möchten alle noch wissen, was du verstanden hast. Da sind wir alle neugierig. Das wäre jetzt... Nein, wenn ich darauf hinauf gesagt habe, ich kann immer das reduzieren auf das, was du bist, also auf das Substratum an sich. Du kannst es nicht mehr sein, als das zu sein, was das Substratum ist, das Nominale. Das, was das Wesen, das Wesentliche zu sein. Diese unwesentlichen Fragmente von Reflexion, dieses Diamanten, der du bist, es macht keine Reflexion von diesem dem, was du erfährst, wird den Diamanten mehr schleifen oder besser aussehen. Macht nichts, aber es macht auch nichts, wenn es alles da noch rumschwirrt. Es schwirrt immer rum. Wir schwirren die Sinne. Es ist die Sinnesflut. Die flutet und flutet und flutet. Der Traum ist nun mal unendlich in seinen Variationen und Fragmenten und Möglichkeiten von was alles geträumt oder nicht geträumt werden kann, muss da sein und ist auch da. Davon muss auch nichts gehen und nichts kann kommen. Weil alles das ist das, was du bist. Aber das muss man auch nicht wissen, um das zu sein. Und darum ist dieser Tief-Tief-Schlaf immer noch der beste Hinweis. Genau so zu kennen, wie du dich da kennst. Nämlich das zu sein, was du hier und jetzt bist und auch im Tief-Tief-Schlaf bist. Also in der An- und Abwesenheit von irgendwelchen anwesenden Fragmenten, Bruder, Schwester, Tralala und Totenreich der fünften Sinne, Unterkörper, Furz, war es mal gewesen oder so. Also im Verhältnis zu der Energie, die du bist, sind alle energetischen Erfahrungen ein Furz. Alle. Egal, ob du dich als Sonne erfährst oder als dritter Planet der dritten Saturnschleife oder als Atomreaktor der unteren Unterföhringer, Donau, Eschinger, irgendwas. Du spaltest. Weißt du, wo ich drauf hinaus will? Nein. Ich auch nicht. Muss ich auch nicht wissen. Muss man immer wissen, worum auch. Ja, das ist das Schlimmste eigentlich. Dass man angefangen hat, das irgendwie nicht zu wollen und immer suchen will und da doch immer noch irgendwie sucht. Für irgendwo eine Erkenntnis. Nein, du suchst, die Suche ist immer nach Angenehmheit. Du willst es angenehm machen. Was willst du sonst? Du schaffst es nicht und das wird auch nie aufhören. Die Tendenz, dass du es angenehm haben willst, komfortabel, friedlich, harmonisch, alles das, was du dir so als angenehm vorstellst, diese Tendenz kriegst du nicht klein. Und diese Tendenz ist das Phantom. Du wirst da etwas abschaffen, was nicht abzuschaffen geht. Ja, und ich glaube ja irgendwo immer noch an Leute, die mir das ging. Also die mir so sagen, ich war neulich auch mal in Berlin, bei Mumin zum Beispiel. Bei Mumin? Ich auch so Sachen gesagt. Im Sinne von, das ist ja unerträglich. Und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, ja, das wäre unerträglich für ihn zu sehen, dass es bei dir unerträglich ist? Ja. Dann habe ich das Gefühl, der hat es doch irgendwie. Der hat doch irgendwas. Der hat was? Ja. Was hat er denn? Glatze hat er. Glatze hat er auch. Der hat doch was. Keine Ahnung mehr. Ja, immer sehr viel Liebe und dann denkt man irgendwie, der hat mehr. Also der hat halt diese Energie dann, die sich als Liebe äußert. Und bei dir ist es ja sicher aufwachsen, aber. So. Und du hast auch keine Glatze. Ich lass wachsen. Wer hat, der hat. Ja, du bist einfach gierig. Das ja, genau. Total gierig. Der hat ja übrigens alle. Die reine Gier. Nee, war was soll. Ja, was schön ist immer, wenn es die Liebe wäre, die da strahlt. So, ja. Was wäre es denn dann? Das ist auch doch schön. Ja, ist wie ein es ist wie eine Wellnesskur. Ja. Also, auch schön. Ist anders, aber wenn du nicht im kalten Schwimmen, auch im Trockenen schwimmen kannst, auch ohne Leben sein kannst, was du bist, dann bist du schon ganz schön abhängig, ne? Ja, und das kotzt dich eigentlich an. Ja, das kotzt mich an. Ja. Das macht mir auch immer wütender, je länger das dauert. Und ich renne ja immer noch wieder irgendwo hin. Jetzt auch bei Ila, der war wirklich super. Gar hat dann immer dies gemacht mit dem Staubsauger und ich wurde auch immer wieder, immer was weg. Und das ist auch schon wieder super. Und dann war es immer wieder hinterher alles schlecht. Ja. Die haben den Meister, ihren Papaji, gehabt, der war bei Ramana und der Ramana hat ihm gesagt, wo ist denn dein scheiß Krishna jetzt? Und dann konnte er ihn nicht zeigen, also hat ihm eigentlich darauf hin, aber alle sind am Wischen. Alle energetisch am Arbeiten. Saugen? Blasen. Gangaji saugt und Ringlei bläst. Das nennt man. Die leben halt ihre Beziehung. Gleichberechtigung. Rakash, da glaubt kein Mensch dran. Ja, aber ich finde, das Einzige, was gut an ihr ist, sie ist ja fünfmal geliftet an allen Stellen. Und dass sie das als Erleuchtete auch noch macht. Das finde ich mutig. Nicht, ehrlich. Das hat viele esoterischen Frauen befreit. Weil jeder dachte, ich muss zu meinen Falten stehen. Aber sie hat gesagt, musste nicht. Ist so. Fand ich gut. Auch bei Enkete, die ist ja auch schon genauso oft. Wir haben also nicht nur Angelique, die Brust und so. Silikon. Nee, das, wo man Frau ist, eben auch dann, was da zu machen ist. Und für was soll das gut sein? Ja, Christa, das kannst du natürlich nicht verstehen. Ich glaube, Christa, deine einzige Chance wäre, 5 Jahre mit Eli verheiratet sein. Mit wem? Der Bläser. Ach, der Bläser. Gangaji saugt. Ja. Da wollte ich sperren. Lila ist ein Geyser, nennt man das. Ist ein Geyser. Weißt du, ein Geyser? Du kennst einen Geyser. Ne? Ja, so Gazing, ne? Der mit Augen so Kontakt. Ja, er macht immer gut geguckt. Ja, er macht immer Gazing. Also gleich Kontakt. Ja, er macht mit erstmal im Raum, erstmal mit allen Augen Kontakt. Und immer direkt klick, klick, klick, klick. Er hakt sich bei allen ein. Und dann fängt er an zu blasen. Und da, wo Eli eingehakt ist, ist Gangaji auch gleich mit dran. Also einer bläst, einer saugt und du bist hinterher total... das ist wie eine Autowäsche. Hinterher noch gewachst und trocken gelegt. Gewindelt. Bis zum nächsten Mal bist du wieder babyrein. Gepudert, genudelt und das ganze Programm, ne? Mit Unterboden schon. Ich war nur beim Vortrag. Und das war innerhalb von 2 Minuten. Diese Stille war ganz toll. Ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Du willst dich jetzt hier auch haben. Ja, irgendwas davon schon, glaube ich. Staubsauger. Bitte kreuzen Sie an. Ne, nix zu holen hier. Hier gehst du genauso dreckig raus, wie du reingekommen bist. Hier wirst du auch nicht tiefer gelegt. Wieder noch. Ja, es ist eine verrückt. Also es gibt eine Dienstleistungsgewerbe, da gehört das zu. Ja, ich sag es. Es gibt einen Verkäufer und einen Käufer, die treffen sich. Und einer bietet halt eine Behandlung an und der andere wird behandelt. Das gehört dazu. Das ist Doktor und Patient treffen sich. Und, so. Und der eine hat dann eben eine Tiefenentspannung anzubieten. Ja, schön. Aber es, wenn du mich fragst, ist es nicht besser, als wenn du zum Bäcker gehst und der gibt dir, der kann Brötchen backen und du hast dann für 5 Minuten ein sattes Gefühl nach dem Brötchen. Ist auch schön. Aber der Vergleich da, der, wenn dich das für einen Moment satt macht, ist es genau eine temporäre Sattheit, die verkauft wird. Ja, aber es kann ja nur temporär sein, weil wenn es wieder weggehen kann, ist ja nur temporär. Was ist es denn sonst? Klar, aber und bei denen, bei denen ist es auch gekommen. Die Lüge ist von dem Verkaufsgespräch. Ne? Welche Lüge? Ja, das soll ja immer, egal wer dies Kram verkauft, dieses esoterische, das Versprechen dahinter ist ja immer, dass es für ewig ist. Nein, das Versprechen ist, dass Sie schon da sitzen, so tun, als Sie hätten es. Ja. Das ist das Versprechen. Du kannst es auch haben. Das ja, ich habe es geschafft. Und wenn du mir zuhörst... Ja, sag ich ja. Wir sind nur gekommen, um euch das zu sagen. Ja, ja. Es gibt ja diesen Spruch da immer, was hat dich so lange aufgehalten? Ja. What took you so long? I was waiting for you. Was hat das so lange gedauert, Mann? Musstest du noch mal 5 irgendwas? Nee, die machen das halt sehr wichtig. Das gehört dazu. Also so eine Satsang ist ja immer eine besondere in Wahrheit sein. Meeting in Truth. Da reißt es mir aber die Wahrheit aus der Rippe. Mann, da ist Fleisch in der Wahrheit. Mit in Wahrheit. Gehacktes im Darum haken sie auch immer. Gehacktes trifft sich in Wahrheit. Das haben ja die Oscholanten schon, glauben Winzer. Immer bis zur tiefen Entspannung kacken. Und dann erst nach der tiefen Entspannung, dann der nächste. Das dauert manchmal eine Stunde. Ja. Und wehe, du hast vorher aufgehört. Ja, manchmal kann das ganz schön lang werden. Gab es da auch Erregungen bei? Ja. Wenn es erregt war, dann konnte es nicht lang genug dauern. Aber manchmal war es ja das genaue Gegenteil. Ja. Das, Mundgeruch. Ja, war ehrlich. Ja, ich sehe das. Ich sehe das überall. Ich war ja in Goa jetzt im Frühling. Aha. Bei den Veteranentreffen da. Ja. Ich war einer der wenigen, die beim 60. Erleuchtungstag gratuliert hat. Mit Omisch, der saß neben mir. Da war ganz, ganz Puna war um uns rum. Am Abschiedsabend. Ja? Und standen sie hinter mir und haben geguckt, ob sie die Energie abkriegen können. Haben sich aber nicht getraut, mich anzusprechen. Das sind Schlappschwänze. Das war ein Film, ich habe mich totgelacht. Darf mit dir nichts zu tun haben. Nee, echt. Kenne ich viele. Ja, ich weiß. Der Anti-Krishna. Genau. Das finde ich gut. Ich werde das mal ausdrucken. Der darf bei uns im Center nicht. Nur die reine Seele. Ja, nur der reine Osho. Yeah. Gerade das Sauschwein ist. So. Ja, du musst mal nach Moskau gehen, da hat keiner was mit Osho zu tun gehabt, nie einen gesehen, die waren in Puna und wenn du mit denen redest, die sind so Osho, also so Osho-fest, die haben alles gelesen, die wissen alles und wenn du ein bisschen gegen Osho sagst, die bringen dich um. Die haben nie was mit denen zu tun gehabt, die kennen gar nicht, was es ist, aber allein von den Büchern, das ist für die, also Osho ist im Moment der, gibt Zentren und Dinge, die haben. Und wenn du etwas dagegen sagst, die hauen dir einen um die Ohren. Oder nicht? Kennst du die da? Na, ich sitze ja da immer und muss mich dann mit allen möglichen. Ich meine, manchmal macht es ja Spaß. Und dann erst recht, Osho, wer war denn Osho? Ach, der da. Naja. Gut, zurück, wo waren wir? Heinzelmann. Heinzelmännchen? Sauf auch dort der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. War doch die Essenz, ne? Da muss doch mal die Mutter ran, weil nur die Mutter saugen kann. Das hat sie gerade gesagt. Nennt man Vorwerk. Ja. Untergang, ja. Vorwerk. Der Vertreter von Vorwerk. Ne? Genau. Gibt es sowas noch? Nee. Ja. Vorwerk gibt es, aber keine Vertreter mehr. Oder? Kommen die noch? Die Zeugen Jehovas und Vorwerkvertreter. Was ist der Unterschied? Sogar hier, sonntags morgens kommen die an die Tür und klingeln hier. Und dann stehen sie da und In Spanisch dann, ja, wir. Pardon heißt das dann. Sind sie immer ganz, ja, ganz geschniegelt. Können Sie sich ein Leben mit der Bibel vorstellen? Die rufen sogar an hier. Sind Sie spirituell? Fragen Sie an. Haben Sie irgendeinen Glauben? So, ja, ich glaube, dass ich jetzt auflege. Da glaube ich jetzt fest dran. Wir hängen sogar nicht erschau auf. Ja. Ich habe gesagt, wenn Sie mit mir reden wollen, ich muss das arbeiten. Wir dürfen so reden, ist gut. Wir halten Sie mal die. Ja. Pack mal mit an, steh nicht dumm rum. Dumm reden kann ich alleine. Erntehelfer. Ja. Noch eine mehr energetische Frage. Manchmal ist es auch nur, dass man durch den Wind ist, weil es weht zu viel im Moment. Man sollte es gar nicht so auf irgendwas anderes lenken. Der Wind nimmt immer viel mit. Das ist schon die ganze Zeit. Ja, manchmal kann man auch, der Mond ist wieder in der Stellung. Oder es gibt ja irgendwas, wo man sich immer wieder... Irgendwas gibt es immer. Ja, eine Erklärung findet man schon. Oder der Saturn hängt sich mit der Venus auf oder so. Irgendwelche Dinge. Das sind dann alles Geschichten, oder? Es sind alles flüchtige, sensationelle, irgendwelche Umstände, die du erfährst. Also, die gehen auch wieder. Die kommen und gehen, also scheinbar. Ich kann nur sitzen, seit du geboren bist, weil alle Erfahrungen sind gekommen und gegangen und du bist in der Substanz immer noch oder in der Natur immer noch, was du bist. Also du trotzt jeder Erfahrung. Nämlich das, was du bist, ist unveränderbar. Und nie befleckt worden durch irgendetwas. Es bleibt nichts an dir hängen. Und die Geschichte ist Teil des Körpers und Teil von irgendwelchen energetischen Verwirrungen. Und wenn sie sagt, nach 30 Jahren, dann hat es irgendwas in der rechten Schulter, irgend so ein Knoten hat sich da festgesetzt und der löst sich dann gerade kurz mal. Und dann kommt die ganze Geschichte auf einmal, ist sie wieder präsent. Ja, und? Dann geht's auch wieder. Hm? Ja, ist so. Hier, Kinderlein, komm mit, aber geht auch wieder. Ja, es ist eine... Man kann sich drauf stürzen und kann versuchen, dich damit, warum ist das jetzt so und wie kann ich das wieder abschalten. Du kannst ja auch ein bisschen Spaß dran machen, dass du dran rumdokterst oder auch nicht. Du kannst ein paar schlaflose Nächte haben, weil. Und auch alles das kannst du nicht verhindern. Sei es, wie es nicht ist. Ja, was soll man machen? Dumm, dümmer am dümmsten. Das ist so erfährt man sich. Okay, ich würde sagen, dumm ist, wenn du dir gewahr bist. Dümmer ist, wenn du dir bewusst bist. Und am dümmsten ist, wenn du einen Energiekörper hast, der gesammelt hat, meine Grimms Märchen hier, meine Märchenstunde von meinem Dasein als Schwester, Bruder, Onkel, Tante und Mutter, Vater, Kind. Das ist das Dümmste, was man sich erfahren kann. Das ist wirklich das Dümmste, wie man sich erfahren kann. Aber es fängt schon dumm an, wenn man wach ist. Egal in welchem Gewahrsein, da fängt die Dummheit an. Da fängt dumm an, es wird dümmer und am dümmsten ist, wenn man hier diese Krankheit Körper lebt. Ich bin damit einverstanden, aber du kannst ihr nicht entkommen. Dümmer geht nicht. Dieser Crossbody, dieser... Aber was soll's? Wenn der weg ist, dann kommt ein anderer Scheiß. Dann kann man doch, warum nicht jetzt sofort das sein, was du bist, was mit und ohne ist und ob der jetzt da ist oder nicht da ist. Oder in Hamburg der Spaten wieder nicht umfällt. Und dass der Sack Reis immer noch leer ist. Irgendwo. oder das Reiskorn immer noch nicht weiß, wo es hingehört. Mann! Weil du sagst ja selber, das kann ja keiner machen. Was denn? Hab ich irgendwas gesagt, dass du was machen sollst? Jetzt fängt er wieder mit Machen an, der Herr. Rede draußen über die schwerwiegendsten Sachen, wo wir alle lauschen müssen, damit wir uns was verstehen. Wir waren alle so still hier, damit wir hören, was du sagst. Und jetzt sagst du mir wieder, du kannst nichts machen. Du hast uns die ganze Aufmerksamkeit auf dich gehört, gezogen da draußen. Und dann sagst du, du kannst nichts machen. Doch. Nur du kannst sein, was du bist. Wer sonst? Ja, der. Ja. Und was kümmert dich, ob ein anderer das ist, was er ist? Ja, das kümmert mich. Also, das kümmert er noch nie eingekümmert. Ja. Also, du kannst machen, was du nicht willst, das macht nichts. Ja, das meine ich. Du kannst machen, was du nicht willst. Das macht auch nichts. Ja, das meinte ich. Das war, was ich damit meinte. Man kann ja nichts machen. Also, das liegt nicht in meiner Macht. In deiner Macht? Ja, weil... Hast du eine Macht? Ja, eben nicht. Ach so, also wer hat Macht? Hast du so eine, ist deine Macht zu klein oder hast gar keine? Und keine Macht ist auch zu viel? Ich komme jetzt nicht mit praktisch. Weder noch. Weder noch, wohin? Was? Er auch nicht. Er kommt selber nicht mit? Boah. Ja, das ist je nachdem. Nur eine mag mich. Oder sie hat genug, die Schnauze voll. So wohl ist auch. Ja, es ist eine. Also meine Rolle ist eigentlich nur, dir zu zeigen, es bringt alles nichts, Gott sei Dank. Yes. Und weil es nichts bringt, nimmst du auch nichts. Das ist das Einzige, wo ich darauf hinweisen kann. Ja. Hier kannst du nichts kriegen und hier wird doch nichts genommen. Hier wird nichts verkauft und nichts gekauft. Ja, das ist gut so. Ja, mehr ist nicht. Ja. Hier werden keine Verkaufsgespräche von Blasen und Saugen geführt. Von irgendwelchen Stoff. Gott sei Dank. Ich erinnere mich, wie ich da in Baden-Baden das einmal gesessen habe und genau bei diesem What took you so long and bla bla bla, wie ich da mich in Tränen aufgelöst habe und heute denke ich. Ja, ich. Da hast du deinen Staubsauger gekauft. Ja, wie kannst du das verhindern? Ja, das meine ich. Du hast keine Chance. Die Fallen sind so präzise und so auf dich ausgerichtet, dass du die Tränen rollen von alleine und du fühlst dich vollkommen aufgenommen und umarmt. Ich suche auch nach der Falle in dem Moment. Du bist die Falle, die dich aufnimmt. Du hast hier selbst gestellt. Wie sollst du dir entkommen? Das vergesse ich immer. Dass ich mir selbst gestellt habe. Und ich bin hier, dich zu erinnern. Du bist nun mal der absolute Fallensteller und wunderst dich, wo die ganzen Fallen herkommen. Dein spiritueller Name ist eigentlich Hans Faller da. Wer einmal aus der. Na gut, alle Dosen zu.